Fantastik aus Studio 13. In dieser Reihe bringen wir heute in einer Wiederholung aus dem Jahre 1993 das Hörspiel Traumgeschäfte von Hermann Ebeling in der Inszenierung von Andreas Weber-Schäfer. Aufzeichnung D27-309. Ende von Schlafperiode 3. Übergang zu Traumperiode 3. Traumperioden 1 und 2 sind nicht dokumentiert. Langsam, ganz langsam. Die Gegend hier kenne ich nicht. Wenn ich nur sehen könnte, was das da drüben ist. Wenn ich mich angestrengt habe, konnte ich sie durch den Dunst hindurchsehen. Das gibt's ja nicht. Ich musste nur die Augen ganz fest zusammenkneifen. Durch den Dunst? Oder waren das Scheiben? Das kann auch sein. Riesige Scheiben, die sie da aufgestellt haben, damit man nicht sieht, was in den Häusern passiert. Oder damit man die Schreie nicht hört. Aber ich habe die Schreie gehört. Los, weiter, Ossi. Du musst weiter. Du musst weg von hier. Das ist ja Wahnsinn. Wenn sie nur nicht diese Strahlen einsetzen, die einen lähmen. Verdammt, verdammt, ich glaube, sie haben mich. Ich kann mich überhaupt nicht mehr bewegen. Doch, doch, es geht. Ich muss nur ganz langsam machen. Die Kräfte schonen. Die Schulter nach vorn. Mit aller Gewalt die rechte Schulter nach vorn. Und die linke. Das Bein aus dem Sumpf. Und das andere. Das muss ich sagen. Aber nicht mit den Händen. Sonst bin ich geliefert. Nochmal die rechte Schulter. Und die. Ja, Parkins, Projektionslabor, hellwach. Ich könnte Ihnen zwei dreistellige Zahlen im Kopf multiplizieren. Ich bin's, Viola Morelli. Haben Sie. Ich dachte, die Zentrale kontrolliert mal wieder. Was gibt's denn? Haben Sie einen Augenblick Zeit? Ja, wieso? Langweilen Sie sich? Nein, ausnahmsweise nicht. Ganz im Gegenteil. Kommen Sie schnell rüber, wenn Sie können. Schlaflabor 11. Dann bin ich ja gespannt. Ich muss die Hände wieder aus dem Dreck rauskriegen. Dann komme ich weiter. Wie wenn da irgendwas an mir sitzt und saugt und mich nach unten saugt. Mich nach unten saugt. Vorher war die Straße doch ganz fest. Ich habe sogar meine Schritte gehört. Sie halten an den Hauswänden. Hallo, Parkins. Setzen Sie sich, wenn Sie wollen. Danke. Hören Sie ein bisschen zu. So interessant. Bei mir drüben versäume ich nichts. Nur Träume, die ich schon tausendmal gesehen habe. Ich kenne das alles schon auswendig. Ja, ich auch, Parkins. Alles Traumkoppel. Aber dieser hier. Siehst du, Ossi? Dann verlieren Sie mich aus den Augen. Und in den Sumpf dringen die Strahlen nicht ein. Haben Sie öfter solche Kandidaten? Nein, das ist das erste Mal. Sonst kommen gar keine Träume oder nur diese banalen Tagesreste. Ja, die kenne ich. Hat einen ganz normalen Schlaf, ist in der dritten REM-Periode. Die beiden ersten haben wir leider nicht dokumentiert, weil die sonst nie was bringen. Ah ja. So, ja. Und mit den Füßen stoßen. Nein, jetzt setzen Sie die Fangarme ein. Darum ist das hier so durchsichtig. Damit ich sehe, wie Sie mich kaputt machen. Was? Aber ich will das nicht sehen. Augen zu, ich will das nicht sehen. Lass dich runtersinken bis auf den Grund. Dann tasten sie vielleicht über dich hinweg. Und dabei liegt er hinter der Scheibe und schläft ganz friedlich. Na, friedlich? Gucken Sie sich sein EEG an und die Atem- und Herzfrequenzen. Tja, da haben Sie einen seltenen Vogel an Land gezogen, Morelli. Das kann man wohl sagen. Wo kommt er her? Moment mal. Ich habe hier seine Daten. Sonst lässt mich der Ossip Kalin in vitro, aber dann von einer leiblichen Mutter ausgetragen. Standardisierte Erziehung, Konsument, nicht angepasst, Aufenthalte in verschiedenen Persönlichkeitsförderungen. Ah, danke. Nicht sozialisiert also. Und dann solche Träume. Bin ich schon ein Stern. Vielleicht hat er etwas geschluckt oder gespritzt. Ah, das glaube ich nicht. Das würde doch irgendwo in der Kontrolle erscheinen. Mein Genie eben. Das kam's früher. Warum soll es so etwas nicht auch heute noch geben? Na, manchmal wenigstens. Ich würde den Kalin erst einmal wie einen ganz normalen Fall behandeln. Kein Aufhebens machen. Nichts an die große Glocke hängen. Die Kommission soll ihn ein bisschen im Auge behalten. Vielleicht können wir so Leute wie den da noch mal gebrauchen. Wer ist wir? Die Beine. Naja, wir eben. Wir in den Labors und so. Aber ich glaube, ich gehe besser wieder rüber. In die Projektion. Ja. Wenn wir da erst einmal aus dem Versuchsstadium raus sind, fantastisch. Fantastisch. Das hab ich doch. Fossil im Schlamm. Im Dreck. Und gerade flieht das letzte Leben aus mir. Seltsam, dass man das so mitbekommt. Wie das... Und so dunkel. Und der Druck der Stille. Drücken Sie die 4123. Guten Tag, Dr. Parkins. Guten Tag. Entschuldigen Sie bitte, dass ich ohne Voranmeldung bei Ihnen auftauche. Oh, bitte, bitte. Arbok, Sven Arbok. Ja? Was kann ich für Sie tun? Schade, ich hatte gedacht, Sie erinnern sich an den Namen Arbok. Arbok. Ja, ganz dunkel. Irgendetwas mit meiner Arbeit. Richtig. Haben wir zusammen studiert, oder? Sie hatten in der Zeitschrift für Traumforschung einen Aufsatz veröffentlicht. Ja. So ein gefühlvolles Jugendwerk, wie man durch Träumen die Welt erlösen kann. Und ich habe damals in der Zeitschrift einen bitterbösen Gegenartikel veröffentlicht. Lasst die Finger von den Träumen. Sonst macht er diese letzte kleine Insel, die der Mensch noch für sich hat, auch kaputt. Ich erinnere mich gut. Tja, und ich habe lange nachgedacht über das, was Sie geschrieben haben. Kommen Sie, setzen Sie sich doch. Dankeschön. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Ach ja, irgendwas Flüssiges. Tja, also, was verschafft mir das Vergnügen, Sie hier zu sehen? Sie sind doch nicht gekommen, ich meine, Sie haben mich doch nicht im ganzen Land gesucht, um mir zu erklären, dass es Ihnen leid tut, damals an meiner schönen Utopie herumgekratzt zu haben. Also, was wollen Sie, Arbok? Sie haben damals von einer großen, universellen Harmonie geträumt, wie alle unsere Träume zusammengehören, wie über Träume eine neue Kommunikation zwischen den Menschen entstehen kann. Hier, bitte Ihr Getränk. Oh, blau-violett. Ja. Der Automat mixt jedes Mal etwas anderes zusammen, aber schmeckt immer gleich. Danke. Tja, und heute arbeiten Sie für den Staat. Dicht abgeschottet, alles Geheimstufe 3. Nichts mehr von menschenbeglückender Utopie. Wissen Sie das so genau? Aber jetzt haben Sie immer noch nicht gesagt, was Sie wollen. Meine Automatencocktails durchprobieren? Sie arbeiten in den staatlichen Traumlabors. Ich habe mein eigenes Unternehmen. Kopie von Denkprozessen auf andere denkende Strukturen. Schön gesagt. Mensch oder Maschine. Tja. Und was ich mit den Gedanken mache, das machen Sie mit dem Traum. Da. Ach, diesmal ist er ein bisschen blau irisierend geraten. Als ich von Ihren Erfolgen gehört habe, Träume hörbar zu machen, da habe ich mich an diesen alten Zeitschriftenartikel erinnert. Und ihn wieder gelesen und gedacht, mit diesem Parkins müsstest du eigentlich zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten? Wir sind ein wissenschaftliches Institut und Sie, naja, ich nehme an, da geht es um Profit. Richtig. Aber stellen Sie sich vor, wir würden es schaffen, diese Traumkopien zu kommerzialisieren. Da hat jeder von uns natürlich schon einmal daran gedacht. Aber wir könnten es schaffen. Träume auf Kassetten, Träume über Satelliten. Das menschliche Innenleben wird wieder reich. Und Sie auch. In der Tat. Und das wäre ein Nebeneffekt, der auch für Sie gelten würde. Bitte. Jetzt tendieren Sie ins Rötliche. Ich hoffe, Sie vertragen sich miteinander. Oh, gewiss. Die Farbeffekte sind nur Spielerei. Die Grundsubstanz ist immer die gleiche. Wie bei den Träumen, Parkins. Oder? Ja. Sagen Sie mal, Arbok, träumen Sie? Ich? Natürlich, jeder Mensch träumt. Und können Sie sich an Ihre Träume erinnern? Auch das können die meisten Menschen. Richtig. Dann erzählen Sie mal einen Ihrer Träume, irgendeinen aus der letzten Zeit. Also, ich achte da nicht so drauf. Jeder Mensch träumt, Arbok. Jeder kann sich daran erinnern. So ist es. Also? Ich sitze am Schreibtisch und denke nach. Und? Da war nicht mehr. Ich saß am Schreibtisch und ich habe gedacht. Na woran? Weiß ich nicht. Und später? Da war der Traum zu Ende. Der Schreibtisch war mein Schreibtisch und ich habe an Dinge gedacht, wie ich es jeden Tag tue. Arbok. Und das wollen Sie kommerzialisieren? Dass 50.000 andere Menschen auch am Schreibtisch sitzen und an irgendwelche Dinge denken? Von solchen Träumen ist auch nicht die Rede. Sondern? Von großen, fantastischen Träumen. Von erotischen Abenteuern, von Geistreisen, von Albträumen und Nachtmaren. Solche Träume gibt es nicht mehr, Arbok. Die existieren nur noch in der Literatur. Wir haben Hunderttausende von Träumen aufgezeichnet und archiviert. Hunderttausende. Und nichts als Banalitäten. Ich dachte, das haben wir alle einmal getan, Arbok. Zufall, dass wir nicht mehr träumen. Stress oder Barbiturate, irgendetwas. Jeder hatte seine Argumente gefunden. Aber wir haben jetzt einen Überblick. Es gibt keine Einzelfälle mehr. Es gibt nur noch eine Gesellschaft, die ihre Träume verloren hat. Wenn wir einmal auf einen großen Traum stoßen, auf einen Menschen, der noch wirklich träumt, dann reißen sich alle Abteilungen darum. Na sehen Sie, Parkins, es gibt noch Träumer. Und je weniger es gibt, desto besser ist das für den Markt. Nein, Arbok, ich glaube, ich will mit Ihnen nicht zusammenarbeiten. Überlegen Sie sich's. Da ist nichts zu überlegen. Ich möchte mit meiner Arbeit etwas retten und Sie wollen die Welt mit unseren letzten Geheimnissen überschwemmen. Sie sind ein Romantiker, Parkins. Sagen Sie nicht gleich nein. Sagen Sie vielleicht. Oder ich muss es mir überlegen. Das habe ich getan. Aber vergessen Sie nicht. Ihre Kollegen werden sich weniger zieren. Mag sein. Noch ein Glas? Danke. Schade eigentlich. Ich hatte gedacht, wir würden uns ganz friedlich einigen über ein gemeinsames Interesse. Aber... Aber? In unserer Welt wird mit harten Bandagen gekämpft. Nicht nur mit Erinnerungen an uralte Zeitschriftenartikel. Wir haben natürlich bei unserer Suche nach Ihnen nicht nur diesen lustigen Artikel entdeckt, sondern auch einiges andere. Wir hatten da ein sehr energisches Institut beauftragt und die haben einiges zusammengebracht. Tja, wir machen alle Fehler im Leben und wir haben alle unsere Dunkelzonen. Bitte gehen Sie, aber schnell. 54, 55, 56, 57. Gleich ist es soweit. 60 Stufen müssen es sein. Dann bin ich oben. Aber das sind Riesenstufen. Dass sie solche Häuser überhaupt bauen. Das ist unglaublich. Wenn die Leute da jeden Tag hochsteigen müssen. 58, das war die 58. Ich bin sicher schon eine halbe Stunde oder eine Stunde unterwegs. Nur um diese seltsame Kugel abzuliefern. Das muss ich Parkins anhören. Dann lege ich die Kugel hier auf die Schwelle. Und sie rollt beim ersten Windstoß über die Stufen hinab. 60, 59, ganz hinunter, immer schneller. Parkins. Bis sie zerspringt in 1000 Stücke. Morelli, wenn Sie Zeit haben, Parkins, kommen Sie rüber. Ich habe den großen Träumer von neulich hier. Ach, das sind wieder vollgepackt mit Symbolen. Das nächste Mal, Morelli, ich kann hier leider nicht weg. Aber wir sind der Lösung ganz nahe. Und dann können Sie die akustische Wiedergabe vergessen. Wie Sie es schaffen. Dann eben nicht. Zu einer kleinen Kabine einen riesigen Saal unterzubringen. Säulen, Podeste und Bögen und Wandbehänge. Ja, ich komme, ich bringe Ihnen die Kugel. Mein Gott, die ist ja ungeheuer groß. So eine große Frau kann es doch gar nicht geben. Groß und massig. Jetzt gehen die Herzfrequenzen wieder auf. Das Fett hängt ihr ja in richtigen Falten vom Körper. Nein, nein, das ist alles nicht wahr. Ich habe nur irgendwie Augen, die alles vergrößern. Das ist eine ganz normale Wohnkabine. Nur ich bin kleiner geworden. Die Anstrengung, hier raufzukommen, die hat mich schrumpfen lassen. Hier, nehmen Sie die Kugel. Ich kann sie nicht mehr tragen. Sie wird schwerer und schwerer. Hier, nehmen Sie doch. Vorsicht, sie ist ganz glatt. Aufzeichnung D27-312, 4:30 Uhr, Ende der dritten Traumperiode. Versuchsperson ist aufgewacht. Keine zusätzlichen Außengeräusche, keine zusätzlichen Außenreize. Hey, wo ist denn hier der Lichtschalter? Guten Morgen. Morgen? Wie spät ist es denn? 4:30 Uhr. Und da wecken Sie mich? Wo sind Sie denn überhaupt? Hier hinter der Scheibe. Warten Sie. Ich komme zu Ihnen rüber, wenn Sie eh schon wach sind. Ich bin Viola Morelli. Meinen Namen werden Sie ja wohl kennen. Und meine Vorgeschichte. Was da in den Dossiers steht. Uns interessieren hier nur die Träume. Hä? Ja, ich meine der Zusammenhang zwischen Ihrer psychischen Struktur und Ihren Träumen. Wir sollen Ihnen ja hier helfen. Ja, ja, das hat man mir erklärt. Ich weiß zwar nicht wie, aber Sie werden es ja wissen. Und vor allem weiß ich nicht, warum ich überhaupt Hilfe brauche. Ich bin gesund, ich bin normal und ich bin zufrieden. Ihr Dossier sieht ein bisschen anders aus, Carling. Ich denke, Sie interessieren sich nicht für das Dossier, Dr. Morelli. Aber wir müssen es zur Kenntnis nehmen. Ja, dann kann ich ja wohl gehen. Sie sind zur Zusammenarbeit mit uns verpflichtet, Carling. Ich bin zu nichts verpflichtet. Ich bin ein freier Mensch. Wo haben Sie denn das aufgeschnappt? Freier Mensch. Das sind mittelalterliche Vorstellungen. Nein, Dr. Morelli. Ich lasse mich von Ihnen nicht anpassen und auf das Durchschnittsmaß zurechtstutzen. Normal null, ja? Also jetzt erregen Sie sich doch nicht. Das ist doch sinnlos. Wer schon so oft auffällig geworden ist wie Sie, der wird bald ganz andere Therapien bekommen als Sie unsere friedlichen Traumanalysen. Hey, wo wollen Sie denn hin? Raus, ich will hier raus. Das hilft Ihnen doch nichts. Und ob mir das hilft? Ossip, jetzt nehmen Sie doch Vernunft an. Ich muss nur noch die Schuhe zubinden, dann bin ich wieder vernünftig. Traumanalyse. Ich war ein Narr, hier freiwillig herzukommen. Das war Ihre Chance. Meine Träume können Sie als Erinnerung behalten. Jetzt bye, bye. Bleiben Sie doch bitte. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Sie sich unsere Kontrolle entziehen können. Sie können reden, was Sie wollen. Ich gehe. Hallo, ich bin Marthas Anrufbeantworter. Sie können mir alles erzählen, was Sie Martha erzählen wollten. Und ich werde Sie auch nicht unterbrechen, wie es Martha sicher getan hätte. Hallo, Moore, hier ist Carlin. Ossip, Carlin. Ja, erinnere mich. Wir haben so einiges zusammen. Hören Sie, Moore, ich habe eine Dummheit gemacht. Nichts Kriminelles, nichts gegen die Gesellschaft. Aber ich muss für ein paar Tage oder Wochen verschwinden. Sorry, Carlin, aber ich habe Schiss. Ich kann mir in den nächsten 3 Jahren kein abweichendes Verhalten mehr leisten. Es wäre wirklich nur für... Galaxy Boutique. Schön, dass Sie sich an meine Nummer erinnert haben. Hallo? Sisi, bist du's? Hier ist Ossip Carlin. Aha, das ist aber schön. Bist du zu Geld gekommen? Nächste Woche hätte ich noch einen Termin. Ich stecke in der Klemme, Sisi. Ich möchte für ein paar Tage... Bleib mal dran, Moment. Ich habe da noch jemand am anderen Apparat. Danke, danke. Hier ist Ossip. Um die Zeit. Du warst doch nie ein Frühaufsteher. Sag mal, deine Wohnkabine ist doch ziemlich geräumig. Warum? Ja, ich möchte bei mir für ein paar Tage ausziehen. Da wird die ganze Installation renoviert. Ich komme überhaupt nicht mehr zum Schlafen. Von wo rufst du denn an? Das klingt im Hintergrund gar nicht nach Renovierung, eher nach Passantenebene. Ja, ja, ja. Ich bin unterwegs. In der Kabine ist es ja nicht mehr zum Aushalten. Meinst du, das ginge? Weißt du, meine Partnerin... Ja, geht es nun oder geht es nicht? Ich versuche dir doch gerade zu erklären... Gott, Mensch, du sollst mir nichts erklären. Du sollst mir sagen, ob ich ein paar Tage bei dir abwarten kann. Weißt du, ich kenne die Frau erst seit... Ach, danke. Verdammt. Sonst habe ich niemanden hier in der Stadt. Das heißt, da war noch Vera. Das ist schon so lange her. Die Nummer habe ich sicher längst gelöscht. Schöne Stimme, Vera. Ossip. Ja, an den paar Worten hast du mich erkannt? Natürlich. Wenn man 10 oder 12 Jahre nichts mehr voneinander gehört hat, dann wird die Wahrscheinlichkeit ja immer größer, dass man sich wieder trifft. Stimmt's? Wenn man es so sieht, ja. Und zu so seltsamen Zeiten rufen auch nicht viele Menschen an. Entschuldige, Vera. Also? Kann ich dich irgendwo treffen? Ich habe Angst, wenn ich dir mein Problem hier am Telefon erzähle, dann legst du auf. Ich doch nicht. Ein halbes Dutzend Leute habe ich angerufen. Du hättest eben gleich an mich denken sollen. Ich arbeite jetzt in der Dokumentation Pflanzen- und Tierzucht. Ausgerechnet du? Psst! Da fange ich um 9 an. Wir können uns vorher treffen. Im Henry Ford Center, 7. U-Ebene, ist so eine multikonfessionelle Meditation. Eine Art Kapelle. Da sind wir ungestört. Okay, danke. Dann sind wir bei einer Zweier-Meditation. Also raus mit der Sprache. Da muss doch etwas Ziemliches passiert sein. Vor 10 Jahren läufst du mir weg. Ja, ja. Das war stärker als ich. Ich musste das machen. Ich wollte ausbrechen aus allem. Aus allen Beziehungen, aus allen Verhältnissen, aus meiner ganzen Welt. Wollte ich. Und jetzt haben sie mich in irgendein Psychozentrum geschickt, zur Restrukturierung meiner Persönlichkeit. Restrukturierung von Ossip Kalin? Was man nicht alles erlebt. Verstehst du, die wollen mich im Persönlichkeitsraster endlich auf normal Null bringen. Aber sie werden es nicht schaffen. Sie werden es nicht schaffen, ehe das... Du solltest hier an dieser Stätte multikonfessioneller Meditation nicht so laut werden. Du könntest andere meditieren, die in ihrer Versenkung stören. Du könntest aber auch die Aufmerksamkeit eines Zivilcontrollers erregen. Ach, Vera, du bist immer so vernünftig. Ich bin abgehauen aus dem Psychozentrum. Und jetzt möchte ich für ein paar Wochen nicht in meine Wohnkabine zurück. Dann hätten sie mich nämlich endgültig. Und du denkst, du kannst nach 10 Jahren einfach so wiederkommen und bei mir unter die Decke schlüpfen. Ja. Irgendwie gehören wir doch zusammen. Wir passen nicht in diese Betäubungsmittelgesellschaft. Alles lauwarm. Lauwarme Liebe, lauwarmer Zorn, lauwarme Kreativität und lauwarmes Verrecken. Psst. Ich versuche ja ruhig zu bleiben. Irgendwas wollten sie mit mir machen in diesem Psychobunker. Aber sie haben sich nur für meine Träume interessiert. Wie die Geier sind sie um mein Bett gehockt und... Deine Träume? Ja, meine Träume. Das ist seltsam. Wieso? Du träumst viel, nicht? Ich weiß nicht, warum. Ich erzähl dir das später. Ich muss zum Dokumentationszentrum. Hier ist die Codekarte für meine Kabine in den Nightingale Blocks. 14. U-Ebene und dann die 311. 14 Uhr, 311. Komm nicht zu spät. Keine Codierung, es ist offen. Guten Abend, Parkins. Oder guten Morgen. Ah, Sie sind's. Störe ich? Naja, bin mitten in der Arbeit, aber... Ich kann auch später kommen. Na, na, wenn Sie schon mal hier sind... Moment bitte, Marley. Aufzeichnung W34-817, Ende von Schlafperiode 5, Übergang in REM-Periode 5, REM-Perioden 1 bis 4 ohne dokumentarischen Wert. So. Tja, ich glaube, wir sind soweit, Morelli. Sie muss nur noch anfangen zu träumen. Immer das Gleiche. Selbst mit Drogen kommen keine vernünftigen Träume mehr zustande. Doch. Da ist was auf dem Bildschirm. Ja, das sind doch keine eigentlichen Träume. Das sind eher reflexartige Traumbilder. Aber der Hypnograph registriert sie auch. Endlich bin ich in meiner Kabine. Aber toll. Schauen Sie mal. Fantastisch, wir haben es geschafft. Tatsächlich endlich in meiner Kabine. Alles noch so, wie ich es verlassen habe. Erst mal hinsetzen. Toll. Dieser Ergo-Sessel. 17. Jetzt hat sie die Fernsehwand angestellt. Wie bitte? Lissy. Ach, wie heißt sie denn? Lissy Roth hat die Fernsehwand bedient. Ja, im Traum. Entschuldigung, das klang nur so real. Na, ist es ja auch leider. Lissy reproduziert Tagesreste. Das tut sie jede Nacht. Aber das ist mir heute ganz gleichgültig. Meine Bilder stimmen. Man fragt sich, wozu wir dann diese Forschungen betreiben. Um die Lehre zu dokumentieren. Mhm. Noch ein Besuch? Das sieht so aus. Oh, ist hier offen. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Das ist Sven Aborg. Aha. Ja, die Aborg Industries. Das ist Viola Morelli, eine Kollegin. Angenehm. Wir sind alte Bekannte. Aborg befasst sich heute mit dem Registrieren und Kopieren von Denkvorgängen. Irgendwann werden wir Gedächtnisinhalte abrufen können und aufzeichnen. Aber Denken geht meistens leider ohne Bilder und Sprache vor sich. Jetzt erst einmal hinsetzen. Eine halbe Stunde auf Laufbändern und in Fahrstühlen. Nee. So, Lissy. Entspannen. Und die 17. 17. Und so geht es vermutlich während der ganzen letzten Rennphase. Also wirklich bravo, Parkinson. Überlassen Sie mir doch Ihren Wunderträumer, den Sie da neulich hatten. Wunderträumer? Ach, ein Mensch mit einer ganz primitiven, ich meine, archaischen Schlafperiodik, der ganz ausgedehnte REM-Perioden und Träume zum Mitträumen hat, sage ich Ihnen. Ja? So Menschen gibt's also? Ach, erzählen Sie doch mal. Nee. Ich muss jetzt gehen. Also dann, gute Nacht allerseits. Gute Nacht. Gute Nacht. Also das war ja nun wirklich überflüssig, Parkins, sich hier gleich bei meinem ersten Besuch eine Zeugin hinzusetzen. Das tut mir leid, aber die Morelli ist ganz zufällig gekommen. Vorerst besorgen Sie mir mal die Daten von diesem Menschen, der mit der Morelli arbeitet. Die hat nur sie selbst und die Zentrale. Sie werden da schon rankommen. Ich meine, Methoden ein ganz klein bisschen außerhalb der Legalität sind Ihnen doch nicht unbekannt, oder? Also bitte lassen Sie mich jetzt arbeiten. Aber gern, Parkins. Ich werde ja schließlich von den Ergebnissen profitieren. Sieht es an dem Ausdruck seiner Augen. Dann werden sie sich umarmen. Toll. Und er sieht blendend aus. Er küsst sich ja ganz ausgezeichnet. Ganz raffiniert. Oh, aber das ist gut. Dass man dich überhaupt frei rumlaufen lässt. Sie setzen alles dran, um mich aus dem Verkehr zu ziehen. Ja, erzähl mal. Aber bleibst du liegen? Was soll ich erzählen? Ach, irgendwas. Weißt du noch, wie wir Kinder waren? Da haben wir uns gegenseitig immer Geschichten zum Angstmachen erzählt. Bis sie uns das verboten haben, weil es abweichendes Verhalten sei. Aber dann haben wir heimlich weitergemacht. Und unsere Träume haben wir uns erzählt. Ja, die Träume. Haben Sie dich deswegen in dieses Labor gebracht? Nein. Ich hatte mich geweigert, eine sozial positive Beziehung einzugehen. Mit der wissenschaftlich ermittelten Partnerin. Ja, eben. Ich kann das nicht. Ich hab's hinter mir. Man gewöhnt sich auch daran. Schön liegen bleiben, Ossip. Tu ich ja, Vera. Ich bleibe jetzt 4 oder 5 Wochen in deiner Wohnkabine. Hier finden Sie mich nicht. Und was war das mit den Träumen? Eine ganz seltsame Geschichte. Vor ein paar Jahren war ich in der Schweiz. Ich wollte unsere Mutter noch einmal sehen. Ich meine Anna, die uns aufgezogen hat. Ja, Geschwister und doch keine Geschwister. Sie war schon ziemlich verwirrt und hat mir immer etwas über unsere Herkunft erzählen wollen. Na, endlich. Ich wollte schon immer wissen, wer an der Misere schuld ist. Sie hat erzählt, in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts hätte dort eine Chemiefirma in Basel oder da in der Gegend Experimente mit Samen und Eizellen durchgeführt. Und bei diesen Experimenten seien auf einmal ganz urtümliche Pflanzen- und Tierformen entstanden. Oder wieder entstanden. Und dieses Gemüse hat man uns dazu lassen? Es ist ernst, Ossip. Diese Experimente hätten sie dann natürlich auch mit menschlichen Ei- und Samenzellen angestellt. Ist so etwas vorstellbar? Ja. Dann wurden wir von irgendwelchen Leihmüttern ausgetragen. Und uns beide hat Anna adoptiert. Ziemlich fantastische Geschichte. Ja, und irgendwann ist diese Firma dann bei einem Chemieunfall zerstört worden. Und danach kamen keine Fragebögen mehr. Und Anna ist auch tot. Ihr Nachlass ist verschwunden. Aus. Ende der Geschichte. Hast du die auch immer noch? Diese großen, fantastischen Träume, die du mir immer erzählt hast, als wir Kinder waren. Ja. Dann behalte sie für dich. Lass sie dir nicht wegnehmen. Wie denn? Du weißt es doch auch, dass die anderen alle nicht mehr träumen. Erwartest du jemanden? Nein. Ich meine, du hättest es mir sagen können. Ja? Öffnen Sie die Tür. Kabinenkontrolle. Verdammt nochmal. Was soll denn das mitten in der Nacht? Öffnen Sie die Tür. Andernfalls müssen wir von der automatischen Tür in Sicherung. Mach eben auf, das hilft ja nichts. Was für eine Gesellschaft leben wir denn? Tut uns leid. Sie sind Vera Bronner? Ja, natürlich. Sie haben kein Recht, in die Wohnkabinen einzudringen. Bei Gefahr im Verzuge schon. Los, schau du in die Schlafnische. Mich habt ihr noch nicht... Oh! Weg da! Was? Au! Halt, hier geblieben! Wollen Sie mich wohl loslassen? Das wird Sie teuer zu stehen kommen. Und den haben wir auch bald. Also, ich heiße Viola Morelli. Meinen Namen brauche ich Ihnen ja wohl nicht zu sagen. Ich denke, er steht in meiner Akte. Ja. Vera Bronner. In vitro, Basel. Dann von einer leiblichen Mutter ausgetragen, standardisierte Erziehung, nicht angepasst, Aufenthalte in verschiedenen persönlichkeitsfördernden Institutionen, nicht auffällig... Ich weiß das alles. Natürlich. Darum lese ich es Ihnen ja auch nicht vor. Aha. Ich bekomme die Listen der Personen, über die entschieden wird, welche Therapie für sie in Frage kommt. Isolation, Kontakt, persönlichkeitsverändernde Maßnahmen. Und da habe ich natürlich auch Ihren Namen gelesen, im Zusammenhang mit der Maßnahme Ossip Kalin. Nach Ihrem Bioprofil sprach eigentlich nichts für unser Traumlabor. Dann schicken Sie mich woanders hin. Ich habe seit 7 Jahren sozial unauffällig gelebt. Bei Ihrem Geburtsort Basel habe ich mich erinnert. Der stand auch bei Kalin. Na und, sowas gibt's. Na und dann habe ich die Akte Kalin geholt und auch das gleiche Geburtsdatum entdeckt. Das haben Tausende von Menschen. Und die gleiche Erziehungsmutter. Auch das ist nicht unüblich. Es hat mich interessiert, die Schwester von Ossip kennenzulernen. Ja, danke. Mein Gott, Vera. Ich habe sie damit vor Schlimmerem bewahrt. Kalin ist dabei, seine Zukunft und seine Persönlichkeit zu riskieren. Und sie hätte man auch nicht mit Samthandschuhen angefasst. Das hier ist eine Luxustherapie. Und wieso interessiert sie Ossip Kalin? Nicht als Mann, wenn Sie das meinen. Ich habe meine sozial positive Beziehung. Aber seine Träume sind interessant. Hat er Ihnen nie welche erzählt? Nein, nein, nie. Und wenn ich mich weigere, mir hier diese Sensoren und Elektroden auf den Schädel setzen zu lassen? Dann kommt Ihr Dossier zur Sozialkommission zurück und es wird neu entschieden. Unter den übrigen Therapiemöglichkeiten, wie Sie wollen. Sie bleiben ein paar Nächte lang hier und dann ist die Angelegenheit erledigt. Oder aber... Okay. Ich bleibe. Sie sind hier keine Gefangene. Sie können rausgehen. Kommen Sie nur zurück, wenn Sie sich dann müde fühlen. Oder Sie können gleich im Schlafraum bleiben. Gute Nacht. Ja, das ist die Wiese, die ich kenne. Hier sind wir früher oft gewesen. Aber da war das Gras nicht so hoch. Und es gab keine Blumen. Jetzt ist alles voller Blumen. Da hinten steht der große Baum, unter dem wir dann lagen. Ach, das ist verboten, ich weiß, über diese Wiesen zu gehen. Aufzeichnung D42-411. Ende von Schlafperiode 3. Ungewöhnliche Aktivität während der REM-Perioden. REM-Perioden 1 und 2 wurden nicht dokumentiert. Slow Eye Movements nur im Einschlafstadium. Es ist ja auch besser, weil es verboten ist, die Wiesen zu überqueren, damit niemand diese Bäume beschädigt. Welches war denn der, unter dem wir immer lagen? Das muss ich doch wissen, damit ich das wiederfinde, was ich dort verloren habe. Es war etwas ganz Wichtiges. Das ist ein schöner Ton. Ich kann mich jetzt nicht erinnern. Ja, hier war es. Das Gras ist noch ganz niedergedrückt und die Blumen auch. Und da liegt noch die Decke, die wir damals dabei hatten. Die alte Decke von Anna mit diesem grauen Muster, vor dem ich immer Angst hatte, weil die Schnörkel wie Würmer aussahen. Wie die Würmer, die wir in der Schule auseinanderschneiden mussten. Aber die Decke ist verschimmelt. Wieso habe ich mich da nur draufgelegt? Sie haben die ganze Decke zerfressen. Oder es sind die Schnörkel, die angefangen haben, sich zu bewegen. Hier draußen in dieser feuchtschwülen Luft. Ja, jetzt kippt der Traum. Jetzt sehe ich es. Sie bewegen sich. Sie bewegen sich alle. Sie kleben noch an der Decke fest. Aber sie kriechen auch schon umher und ich kann mich nicht wehren. Überall kriechen sie über mich hinweg. Mein Gott, das ist ja nicht zum Aushalten. Es sind nicht nur Würmer, es sind diese großen Käfer, die kommen aus dem Boden. Diese großen glänzenden Käfer, die alles zernagen. Sie haben die Decke zerfressen. Und wenn sie an meine Kleider gehen, ich muss noch weg von hier. Nein, das sind ja gar keine Käfer. Wie konnte ich das nur denken? Aber sie sahen doch wie Käfer aus. Ist denn schnell? Ja, bitte? Diese giftigen Baum. Kann ich Sie stören, Morelli? Perkins. Ja, kommen Sie rein. Na, haben Sie ein interessantes Opfer? Nein. Tagesreste und dazu emotionell gestört. Da kommt nichts bei raus. Was gibt's denn? Ach, ich wollte eigentlich nur fragen, ob dieser, wie heißt er doch, dieser fantastische Träumer wieder aufgetaucht ist. Karlin? Richtig, ja, Karlin, den meine ich. Bis jetzt fehlt jede Spur von ihm. Schade. Jetzt haben wir die optische Traumwiedergabe und keine vernünftigen Träume. Immer nur diesen lächerlichen Schrott, einfältige infantile Abziehbilder. Das ist grotesk. Eben. Geben Sie mir die Daten von diesem Karlin. Wollen Sie ihn selbst suchen? Ach was, ich habe aus meinen Versuchen schon alle Träume rausgesucht, die über der Nullnorm sind, die intensivsten aus jeder Versuchsreihe. Und alle Daten schicke ich immer wieder durch den Computer. Wir müssen herausfinden, warum sie intensiver träumen. Möglicherweise ist es genetisch bedingt. Ich glaube eher, in einer Welt, in der es tagsüber keine Träume mehr gibt, keine Wünsche und Utopien, gibt es auch nachts im Schlaf keine Träume mehr. Papalapap, geben Sie mir die Daten von diesem Karlin. Ja, ich habe sie leider nicht hier greifbar. Aber ich will sie bei Gelegenheit gern aus dem Archiv abrufen. Eilig scheint es Ihnen damit ja nicht zu sein. Nein. Der Karlin ist wissenschaftlich gesehen für unsere Versuche so interessant, dass man den nur ungern weitergibt. Mhm. Und Sie würden der Versuchung doch auch nicht widerstehen, ihn unter Ihren Hypnographen zu legen, oder? Gute Nacht, Morelli. Was der sich denkt. Mit diesen scharfen Kiefern. Und dann fressen sie Gänge in meine Haut. Und ich kann mich nicht wehren, aber ich spüre es, wie sie überall an mir nagen und kratzen. Wie sie saugen und wie sie versuchen, ihre dünnen, spitzen Stacheln in meine Haut zu bohren. Hätte ich mich nur nie in diese scheußliche graue Decke eingewickelt. Aber vielleicht kann ich mich wegrollen. Über die Wiese hinweg. Ja, das zerdrückt dann all diese widerlichen Insekten. Wenn sie nur nicht an die Augen gehen würden und an den Mund. Ja, ich muss mich rollen. Als Kinder haben wir das auch manchmal gespielt. Wir haben uns auf den Wiesenhang gelegt und uns dann nach unten rollen lassen. Aber hier, diese Wiese ist immer noch viel größer und steiler. Hey, was habe ich getan? Da unten ist doch die Schlucht. Ich muss bremsen. Ich muss irgendwie jetzt schleudere ich schon. Immer abwärts, abwärts, abwärts. Ossip? Nein, Vera Brunner. Sie sind im Traumlabor. Guten Morgen. Naja, im ersten Moment hatte ich Schwierigkeiten mit der Orientierung. Guten Morgen. Kommen Sie rüber, Vera. Ja. Kommen Sie, setzen Sie sich. Haben Sie gut geschlafen? Ja. Und irgendwann hatte ich einen schlimmen Traum. Eine ziemlich scheußliche Geschichte. Die Insekten und dann der Sturz in die Schlucht. Das haben Sie mitverfolgt? Ja, Ihre Träume werden hörbar. Miterlebbar hörbar. Wir können sie miterleben. Was Sie im Traum sprechen, ich meine, was Sie glauben zu sprechen, das wird kopiert und dann vom Hypnographen mit Ihrem Stimmtimbre wiedergegeben. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Natürlich nicht. Aber der Traum hat in Ihrem Gehirn eine physiologische Existenz, eine chemische Realität. Er ist eine Summe von elektrischen Prozessen. Und das alles können wir kopieren und aufzeichnen. Und so entsteht Ihr Traum gewissermaßen zum zweiten Mal. Hier, passen Sie auf. Wie Sie saugen und wie Sie versuchen, Ihre dünnen, spitzen Stacheln in meine Haut zu bohren. Hätte ich mich noch nie in diese scheußliche graue Decke eingewickelt. Aber vielleicht kann ich mich wegrollen. Über die Wiese hinweg. Ja, das zerdrückt dann all diese widerlichen Insekten. Ein ungeheuerlicher Traum, Vera. Sie wissen gar nicht, was Sie da an Fantasie und Schöpferkraft in sich tragen. Und was tun Sie mit meinen Träumen? Unser Institut hat therapeutische Aufgaben. Wir versuchen die Gründe für das abweichende Verhalten unserer... Versuchskarnickel. Sagen wir, Patienten herauszufinden. Und das gelingt Ihnen? Manchmal. Und dann kann die Gesellschaft Abhilfe schaffen. Mit einer Neustrukturierung der Persönlichkeit. Nur ich bin nicht mehr ich. Herr Gott. Sagen Sie, da gibt es etwas, das ich nicht verstehe. Unter den Hunderten von Versuchspersonen, die wir hier hatten, sind zwei, die noch wirklich träumen, die sich im Traum Welten aufbauen können. Das sind Sie und dieser Ossip Kalin. Und beide kommen Sie aus Basel. Da muss es doch etwas geben. Vielleicht, ja. Wollen Sie mir nicht weiterhelfen? Nein. Schade. Das hätte Ihre Therapie hier vielleicht verkürzt. Vera Bronner, Sie sind hier keine Gefangene. Sie können das Institut verlassen. Kommen Sie nur zurück, wenn Sie sich abends müde fühlen. Guten Tag. Na? Ist das etwas, Parkins? Nur vom Feinsten. Groß und dennoch intim. Ja, sicher. Wir müssen den Menschen die Wärme des Krals oder des Wigwams wiedergeben. Sie hocken eng beieinander in diesen Polstermuscheln. Und dann bringt sie der Träumer in seine Fantasiewelt. Die müssen am Ende glauben, dass sie selbst die Träumer sind, klar? Ja, ja, eindrucksvoll, Arme. Doch, spielen Sie doch nicht den gelangweilten Parkins. Gelangweilt? Ich? Wieso? Ich habe Ihnen sämtliche Unterlagen für den Hypnographen geliefert. Ich habe meine Patente verschenkt. Ich habe meine Ehre als Wissenschaftler aufspielen. Nicht so große Worte, Parkins. Sie sind mit ein paar Prozent dabei bei unseren Traumgeschäften. Und es werden welche, das verspreche ich Ihnen. Probelauf 40D. Schauen Sie mal. Oh. Wenn sie jetzt schnell macht, dann kommt sie noch an den Fahrstuhl, bevor die Tür sich schließt. Ja, sie schafft es. Und gleich wird sie sehen, dass er im Fahrstuhl steht. Jetzt ist es soweit. Dieser Glanz in ihren Augen, das muss ja doch weich werden. Aber er tut, wie wenn er sie nicht sieht. Er hat so schöne männliche Augen. Doch, jetzt wendet er den Kopf. Oh, das geht einem durch und durch. Jetzt fragt sie ihn gleich. Hey, die Bildränder müssen mehr verschwimmen. Ach, wieder der Traum von irgendeiner Fernsehserie. Wenn wir nicht an bessere Träume kommen, dann brauchen wir unsere Traumshow gar nicht zu eröffnen. Sie wollten mir die Daten von diesem Kalim liefern, Parkins. Ja, ich habe sie hier. Erpressung ist, glaube ich, das Widerlichste, was es gibt. Keine Sentimentalität, Parkins. Geben Sie her. Bitte. Die Unterlagen sind gestohlen, wenn Sie das interessiert. Hm. Sein ganzes Bioprofil, das ist gut. In Basel geboren. Kommen Sie in mein Büro. Da haben wir vielleicht den ganz großen Fang gemacht. Basel, das sagt Ihnen nichts? Und dieses Geburtsjahr? Nein. Aber mir. Damals haben Sie dort in der Reckling Limited mit Pflanzensamen und Eizellen experimentiert. In elektrostatischen Feldern. Dabei entstanden ganz urtümliche, scheinbar längst ausgestorbene Arten. Nein, das sagt mir nichts. Der ganze Zauber war auch schnell vorbei. Die Reckling Limited ist nämlich bei einem Chemieunfall bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Und dann hat man nie wieder was von diesem Unternehmen gehört. Nur ein paar Gerüchte gab es noch. Und denen habe ich mal nachgehen lassen. Eine erstklassige Agentur nehme ich an. Eine, wie Sie sagen würden, ein energisches Institut. Exakt. Und die haben herausgefunden, dass damals in Basel auch mit menschlichen Eizellen experimentiert worden ist. Und? Offensichtlich sind da ein paar Dutzend befruchtete Eizellen ausgetragen worden. Und die Kinder wurden dann von verschiedenen Müttern aufgezogen und von der Firma Renkli Limited beobachtet. Urmenschen? Na, dann kam dieser sogenannte Chemieunfall, bei dem alle Unterlagen verschwunden sind. Seitdem waren die Kinder verschollen. Sie waren nicht angepasst. Sie waren spontan, unberechenbar und sie steckten voller Fantasie, voller Tagträume, voller Träume im Schlaf. Bis jetzt ist nie wieder eines aufgetaucht. Karlin, nicht wahr? Exakt. Jetzt müssen wir ihn nur noch finden. Aufzeichnung D59-17. Traumtätigkeit in den REM-Perioden 1 bis 4 unbedeutend. Keine Registrierung. Wenn es nur nicht so dunkel hier wäre. Aber da vorne, das ist eine Lampe. Hallo? Ich muss hier raus, hallo? Noch diese Stufen, dann bin ich im Kuppelsaal. Es waren doch immer nur 10 oder 12 Stufen. Jetzt sind es Dutzende oder Hunderte. Mal führen sie abwärts, Stufen mal aufwärts. Das ist doch sinnlos. Und da ist etwas hinter mir, das mich verfolgt. Aber gleich bin ich im Saal. Ja. Endlich. Aber den haben sie ja umgebaut. Er ist ganz verändert. Überall sind Logen und Galerien. Wie in einem Theater. Und da sitzen sie und warten. Und ich bin ganz allein hier unten. Wie in einem Zirkus. Oder halt, ich habe eine Aufzeichnung. Sie dürfen hier nicht... Was, Sie sind es, Kali? Still und unwillig. Wie kommen Sie denn hier herein? Na, tut nichts zur Sache, Morelli. Ich wollte nur mal wieder nach Ihnen schauen. Ja? Wo ist Vera? Sie dürfen hier nicht... Und ob ich darf... Das ist sie doch. Dort hinter der Scheibe? Jetzt lassen Sie sie in Ruhe, sie schläft. Ich werde sie hier rausholen. Erschrecken Sie sie nicht, seien Sie doch vernünftig. Nein, nein, nein, ich will nicht mehr vernünftig sein. Mein Gott, Karlin, wir helfen ihr doch. Wenn Ihre Vera hier nicht träumte, dann wäre sie bei einer Kontakttherapie oder irgendeiner anderen Scheußlichkeit. Hören Sie auf, sie träumt gerade. Ja, ja. Sie ist gerade in einer REM-Phase. Es tropft Blut von diesen Kirschen. Wie dunkler Saft. Nein, lassen Sie diese Scheinwerfer aus. Ich bin doch keine Zirkusartistin. Ich will hier noch raus. Hören Sie doch auf zu lachen. Ach. Ach, schlafen muss ich hier. Auf dem nackten Boden? Ohne alles. Mein Gott. Jetzt sehe ich es erst, dass ich fast nichts anhabe. Irgendwo muss ich meine Kleider weggeworfen haben. Aber vielleicht hat das Publikum noch nichts bemerkt. Wenn ich mich ganz klein mache. Doch. Sie starren alle auf mich herunter. Ich kann ihre Blicke fast spüren, diese widerlichen, gierigen Blicke. Nein, nein, das dürfen sie nicht. Das dürfen sie nicht. Vera, ich bin hier, wach auf. Sind Sie denn wahnsinnig geworden, Ossip? Ich bin's, Ossip. Ich hol dich hier raus. Jetzt nehmen Sie doch Vernunft an. Dass ich dich endlich wiedersehe, Ossip. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Aber ich musste dich sowieso hier rausholen, weil ich gemerkt habe, wie meine Träume immer dürft. Was ist denn hier los? Gut, dass Sie kommen. Karlin macht hier Terror. Ich habe mit Vera Bronner gearbeitet. Ach, gearbeitet? Ja, stehlt uns unsere... Lassen Sie Morelli ausreden. Ich habe gesagt, ihr stehlt uns unsere... Tut mir leid, Morelli. Aber das ist natürlich eine Angelegenheit für die Zentrale. So Leute wie Karlin laufen in unserer Gesellschaft nicht mehr frei herum. Mit einer Therapie hier an den Traumlabors werden sich die Kommission nicht mehr zufrieden gehen. Da gibt es nur die Neustrukturierung der Persönlichkeit. Aber wissen Sie, was das heißt? Ja, natürlich. Es tut mir leid. Aber Mitleid ist ja wohl kein wissenschaftliches Argument. Nein, in der Tat nicht. Dann tun Sie, was Sie tun müssen. Hören Sie, Karin, vielleicht kann ich Ihnen einen Deal vorschlagen. Einen Deal? Ich erspare Ihnen die neue Persönlichkeit und wir vergessen, was hier war. Und was wollen Sie dafür? Ihre Träume. Meine Träume? Ja. Ja, aber die sind da... Das heißt, lassen Sie mich überlegen. Meine Träume gegen die Freiheit. Ja, Sie müssen nur für einige Zeit einen Vertrag mit den Arborg Industries unterzeichnen. Die suchen Leute mit fantasievollen Träumen. Okay. Habe ich Ihr Wort? Ja, Sie haben mein Wort. Auf viele Träume. Hä? Ich habe mit Arborg über Sie gesprochen, über Ihre Daten. Wir kennen inzwischen Ihre Geschichte, Karlin. Meine Geschichte? Ja. Sie spielt allerdings vor Ihrer Geburt. Versuche mit befruchteten Eizellen in einer Schweizer Chemiefabrik. Und dann wurden ein paar Dutzend Kinder geboren, die ganz urtümliche Eigenschaften aufwiesen. Spontanität und Jähzorn. Und die vor allem voller Fantasie steckten. Eine Schweizer Chemiefabrik? Ja, in Basel. Aber die Fabrik ist niedergebrannt, die Unterlagen sind verschwunden und die Spur der Kinder hat sich verloren. Begreifen Sie, Karlin? Ja, so etwas habe ich geahnt. Aber Sie sind der Einzige, der wieder aufgetaucht ist. Aber ja, wir beide haben doch die... Ja, später wäre... Ich bin der Einzige. Wann soll ich bei der Arborg Industries beginnen? Die Installationen dort sind noch nicht ganz fertig, aber Sie retten damit Ihre Haut oder die Persönlichkeit, die drin steckt. Wer kann mit seinen Träumen schon Geschäfte machen? Es hat sich ausgeträumt, Parkins. Was heißt das? Aus der Traum. Sie haben mir mit Ihrer ausführlichen Behandlung meine Träume kaputt gemacht. Hier in den Labors. Jetzt bin ich genauso leer wie Sie und Sie. Sie meinen, Sie träumen nicht mehr? Doch, natürlich. Schrott, Banalitäten, Lappalien. Ich sitze am Klapptisch und betrachte das Nährkonzentrat. Ich verstehe das nicht. Unsere Methoden sind doch völlig ohne physiologische Aggression. Aber vielleicht ist die Welt der Träume um eine Dimension fragiler, als wir das gedacht haben. Was wir schon vor der Geburt verloren haben, das ist bei Karlin jetzt kaputt gemacht worden. Sie haben ganze Arbeit geleistet, Dr. Morelli, Dr. Parkins. Und ich denke, Vera werden Sie nun nicht mehr brauchen, Dr. Morelli? Nein. Unter diesen Umständen... Du wirst mir das alles erklären, Ossip. Ja, natürlich, später, Vera. Später. In der Reihe Fantastik aus Studio 13 brachten wir das Hörspiel Traumgeschäfte von Hermann Ebeling. Die Rollen und ihre Sprecher waren Ossip Karlin, Wolfram Weniger, Viola Morelli, Antje Hagen, Dr. Parkins, Manfred G. Herrmann, Arborg, Bodo Primus, Vera Bronner, Marion Bordat, Lissi Roth, Angela Hobrich. Außerdem wirkten mit Eva Blaschko, Markus Hoffmann, Rainer Kleistück und Jörg Tröger. Ton und Schnitt Brigitte Laukwitz und Jochen Brandhoff. Regie führte Andreas Weber-Schäfer.